Das abstrakt so einleuchtende Subsidiaritätsprinzip, die EU ist zuständig für die Sicherung des Wettbewerbs auf funktionierenden Märkten, alles andere regeln die Mitgliedstaaten, hat in der Praxis eine ständige Ausdehnung der Aktivitäten der EU-Kommission nicht verhindert. Vieles ist dabei auch eine Interpretationsfrage. Richtig bleibt das Subsidiaritätsprinzip gleichwohl, auch wenn es immer wieder konkret mit Leben gefüllt und gegen unsinnige Attacken aus Brüssel verteidigt werden muss. Die Währungsunion brachte der EU mit dem Stabilitätspakt grundsätzlich auch eine Zuständigkeit für die Überwachung der Einhaltung der Maastricht-Kriterien. Das hat nicht richtig funktioniert. Ob es mit dem zwischenstaatlichen Vertrag besser wird, bleibt abzuwarten. Deutschland hatte immer das ursprüngliche wettbewerbsliberale Modell der EWG mit dem Subsidiaritätsprinzip als tragender Säule verteidigt. Andere, vor allem die Franzosen, wollten anderes und mehr. Sie wollten über die makroökonomische Politik und über die Inhalte der Finanzpolitik der Mitgliedstaaten mitbestimmen. Das kam in den missverständlichen Schlagworten Wirtschaftsregierung und Fiskalunion zum Ausdruck. Letztlich geht es dabei darum, Deutschland und die übrigen Nordstaaten zu einer Politik zu bewegen, die ihre Wettbewerbsstärke auf ein für Frankreich und die anderen Südländer erträgliches Maß bringt, etwa durch einen stärkeren Lohnkostenanstieg. Dabei sind auch Elemente der zwischenstaatlichen Umverteilung, etwa durch fiskalische Transfers oder einen europäischen Finanzausgleich, willkommen. Dies fügt sich ein in die kontinuierlichen Versuche der EU-Kommission und einiger Mitgliedstaaten, die Sicherung der Grundfreiheiten des gemeinsamen Marktes durch interventionistische Politiken auf den unterschiedlichsten Gebieten zu ergänzen. Das begann mit der Montanunion, setzte sich fort über die Agrarpolitik, geht heute weiter mit der Forschungs- oder Umweltpolitik. Das wohl typischste Beispiel ist die europäische Kohäsionspolitik, die als eine Art innereuropäischer Umverteilungspolitik konzipiert wurde. Alle diese Politiken sind durch den Versuch gekennzeichnet, die wirtschaftliche Integration von oben nach kollektiven Zielen mit politischen Mitteln zu steuern. Die Währungsunion war gewissermaßen die Krönung dieser Art von Integrationspolitik. Die Währungsunion hat aus den beschriebenen Gründen ganz entgegen den ursprünglichen Absichten von Frankreich und Italien dazu geführt, dass die relative wirtschaftliche Macht der Nordstaaten, insbesondere Deutschlands, zunimmt, anstatt stärker eingebunden und neutralisiert zu werden. Das verstärkt den Drang der Südländer Richtung Wirtschaftsregierung und Transferunion. In Deutschland treffen diese mal verdeckt, mal weniger verdeckt betriebenen Bestrebungen der Südländer auf eine große Bereitschaft in der Linkspartei, bei den Grünen, in der SPD und möglicherweise auch Teilen der Union, den Weg in eine Transferunion Stufe für Stufe mitzugehen. Mehr Wohlstand würde dies nicht bringen, wohl aber höhere Kosten und Wachstumsverluste in den Nordstaaten. Dagegen ist es eher unwahrscheinlich, dass mehr Transfers Wachstum und Wohlstand in den Südländern steigern. In der Vergangenheit waren sie ja auch unnötig. Gegenwärtig ist aus meiner Sicht vollständig offen, wie es mit dieser Entwicklung weitergeht. Klar ist, dass dies mit dem ursprünglichen Ordnungsbild der EU nichts mehr zu tun hätte. Der griechische Soziologe Michael Kelpanides schreibt warnend: Man macht es sich zu einfach, wenn man die Protestparteien in Finnland, in den Niederlanden und in anderen Ländern als rechtspopulistisch abqualifiziert. Das ist offenbar Teil einer Strategie der bewussten Realitätsverzerrung. Tatsächlich sind heute die Bürger der nordwesteuropäischen Gesellschaften die Verlierer. Sie schaffen den Wohlstand, den die Brüsseler Distributionseliten großzügig und nicht ohne Interessen an ihrer Machterhaltung umverteilen. Auch in Deutschland wächst die Skepsis gegenüber der EU spürbar und die Zahl jener steigt, die Vorbehalte haben gegen eine immer weiter vertiefte Integration, die um ihrer selbst betrieben wird und weitere wirtschaftliche Vorteile nicht mehr bringt. Insofern ist mein Verständnis für jene gewachsen, die vor weitere Integrationsschritte in Europa ein Referendum setzen wollen. Auch Volksabstimmungen über den zwischenstaatlichen Vertrag und die dort enthaltene Schuldenbremse könnten die Wirksamkeit der Maßnahmen steigern und ihre Legitimität erhöhen. Sie enthalten aber auch das Risiko des Scheiterns. Generell gibt es auf europäischer Ebene Loyalität eher unter den Regierenden als eine Loyalität der Regierenden mit ihren Völkern. Dies erklärt, weshalb sich die Politik in Brüssel so weit von den Meinungen der Völker entfernen kann. Nicolas Busse fürchtet deshalb: Vermutlich wird ein multikultureller Verbund wie die EU nie die gleiche Legitimität genießen wie der Nationalstaat, solange es ihn noch gibt. Aber wenn die Politik nicht mehr dafür tut, dass das Brüsseler Geschehen zugänglicher wird, dann behält sie vielleicht die Währung, verliert aber die Völker.